Jetzt wird die Kette der Absperrung durchbrochen. Hoffentlich gibt das kein Unglück. Nein. Augenblick leitet die SS die durchgebrochenen Massen ab, sodass sie in den Zug der vorbeimarschierenden Kolonnen eingedrängt werden und mit abmarschieren. Und sofort ist die Absperrungskette neu gebildet und der Platz für die Vorbeimarschierenden wieder frei. Das Bild ist unfassbar. Das ist wirklich Aufbruch der Nation. Original?